Manche Geschichten gaukeln uns ein Trugbild vor, als würde Wünschen noch wie einst die Märchen helfen. Und so verleiten sie uns leicht zu Taten, die über das hinausgehen, was wir dürfen, und die uns statt ins Glück, das wir uns wünschen, ins Unglück, das wir fürchten, führen. Wo solche Bilder wirksam sind, hilft es, die Märchen nüchtern zu erzählen, sodass auch hier die Wünsche ihre Grenzen haben und angemaßte Taten scheitern. Dann fallen wir vom Himmel wieder auf die Erde und finden unser Maß. Die Erde. Vor einem großen Wald lebte ein Holzhacker mit seiner Frau. Sie hatten ein einziges Kind, ein Mädchen von 3 Jahren, waren aber so arm, dass sie oft nicht wussten, was sie ihm zu essen geben sollten. Eines Tages nun kam die Jungfrau Maria zu ihnen und sagte: Ihr seid zu arm, um für das Mädchen zu sorgen. Bringt es zu mir. Ich will es mit mir in den Himmel nehmen, seine Mutter sein und für es sorgen. Da wurde ihnen das Herz schwer, doch sie sagten sich: Was können wir schon ausrichten gegen die Jungfrau Maria? So gehorchten sie, holten das Mädchen und übergaben es der Jungfrau Maria. Diese aber nahm es mit in den Himmel. Dort aß es Zuckerbrot, trank süße Milch und durfte mit den Engeln spielen. Heimlich aber sehnte es sich nach seinen Eltern und nach der schönen Erde. Als das Mädchen 14 Jahre alt geworden war, ging die Jungfrau Maria wieder einmal auf Reisen, denn auch sie hatte Sehnsucht nach der Erde. Sie rief das Mädchen zu sich und sprach: Nimm du die Schlüssel zu den 13 Türen des Himmels in Verwahrung. 12 Türen darfst du aufschließen und die Herrlichkeiten darin betrachten. Aber die 13., wozu dieser kleine Schlüssel gehört, die ist dir verboten. Hüte dich, dass du sie aufschließt, sonst gibt es ein Unglück. Das Mädchen aber versprach: Nie werde ich die 13. Kammer betreten. Als die Jungfrau Maria weggegangen war, besah sich das Mädchen die Wohnungen des Himmels. Jeden Tag schloss es eine Türe auf, bis sie alle 12 durch waren. Hinter jeder aber saß ein Mann, ein Apostel, und war von großem Glanz umgeben. Und das Mädchen freute sich jedes Mal über den schönen Anblick. Nun war nur die verbotene Tür noch verschlossen. Und das Mädchen empfand eine große Lust zu wissen, was sich dahinter verbarg. Als es ganz alleine war, dachte es: Nun bin ich ganz allein und könnte hinein. Es weiß ja niemand, wenn ich es tue. Es nahm den kleinen Schlüssel, steckte ihn in das Schloss und drehte ihn um. Da sprang die Tür auf und das Mädchen wurde angezogen von einem golden, glühenden Glanz. Das musste das innerste Heiligtum sein. Das Mädchen drang hinein, rührte mit dem Finger an den geheimnisvollen Glanz und erglühte vor Wonne. Doch plötzlich erinnerte es sich an das Verbot der Jungfrau Maria. Es zog den Finger zurück, rannte aus der Tür und schloss sie wieder zu. Doch sein Finger war jetzt wie von Gold. Es wollte das Gold abwaschen, aber was es auch versuchte, es war nicht wegzubringen. Und so wartete es voller Bangen auf die Rückkehr der Jungfrau Maria. Diese aber ließ sich Zeit. Ihr gefiel es auf der Erde, und als sie wieder in den Himmel kam, war sie guter Dinge. Sie rief die Engel und das Mädchen zu sich und erzählte ihnen, was es Neues auf der Erde gab. Die Menschen hätten nun seltsame Kästen. Sie brauchten nur auf einen Knopf zu drücken und schon könnten sie sehen, was auf der ganzen Welt geschieht. Eines Tages, so erzählte sie, habe sie auf diese Weise eine Frau gesehen, die es wagte, den Berggorillas nachzuspüren. Das sei sehr gefährlich gewesen. Doch die Berggorillas ließen sie an sich heran. Einmal kam ein Berggorilla-Bursche ihr sogar so nahe, dass sie mit dem Finger über seinen Rücken streicheln konnte, und er ließ es sich von ihr gefallen. Bald danach fand sie ein Gorilla-Baby, das seine Eltern verloren hatte. Sie nahm es auf wie eine Mutter, gab ihm süße Milch zu trinken und pflegte es so gut, dass es sich bald erholte. Doch sie fühlte, so sehr sie auch das fremde Baby liebte, dass ihm die anderen Gorillas fehlten. Als sie daher den Gorillas wieder einmal nachspürte, nahm sie das Baby mit, und als sie auf die Herde stieß, hielt sie es ihnen entgegen. Da stürzte sich der älteste Gorilla mit lautem Gebrüll auf die Frau, riss ihr das Baby aus der Hand, rannte mit ihm zur Herde zurück und übergab es einem Weibchen, das ihm an seiner Brust zu trinken gab. Der Frau aber hatte er nichts zuleide getan. Diese sah, dass es dem Gorilla-Baby bei seinesgleichen gut ging, und sie freute sich. Noch viele ähnliche Geschichten erzählte die Jungfrau Maria, sodass sie ganz vergaß, nach den Schlüsseln zu fragen. Am nächsten Morgen aber rief sie das Mädchen zu sich, damit es ihm die Schlüssel bringe. Sie fragte forschend: Warst du auch nicht in der 13. Kammer? Nein, sagte das Mädchen, das hast du doch verboten. Warum versteckst du dann die eine Hand hinter deinem Rücken? Und sie befahl ihm: Zeige mir auch die andere Hand. Das Mädchen schämte sich. Doch da kein Leugnen half, zog es die andere Hand hinter seinem Rücken hervor und zeigte den goldenen Finger. Da seufzte die Jungfrau Maria und sagte: Einmal muss es ja wohl sein. Sie zog ihre weißen Handschuhe aus und siehe da, auch sie hatte einen goldenen Finger. Dann sagte sie zu dem Mädchen: Weil du das eine weißt, wirst du auch alles andere wissen. Geh wieder heim auf die Erde, wo es Eltern und Geschwister gibt, und Männer und Frauen und Kinder. Das Mädchen freute sich und dankte. Die Jungfrau Maria aber half ihm, sein Bündel zu schnüren, und zum Abschied gab sie ihm obenauf zum Schutz für das entschlüsselte Geheimnis ein paar weiße Handschuhe mit.